1c. Na, Stella und Martin? Lasst mich raten, ihr redet gerade über Serien? Jasmin, hey! Ja, stimmt. Woher weißt du das? Na, das war gar nicht schwer zu erraten, denn alle reden gerade von Serien. Du etwa nicht? Nein, ich schaue mir lieber einen guten Film an. 90 Minuten, danach ein gutes Gespräch und dann geht's wieder ins wirkliche Leben zurück. Ich verstehe nicht, was so toll daran ist, wochenlang mit denselben Protagonisten mitzufiebern. Naja, genau das. Die Serienfiguren entwickeln sich, sammeln Erfahrungen, verändern sich. Und irgendwie lebt man mit ihnen. Man kennt ihre Vorgeschichte, ihre Charaktere, ihre Sehnsüchte. Man fühlt mit ihnen, als ob man sich wirklich gut kennen würde. Man kann sich gut mit ihnen identifizieren. Verstehe, aber ganz im Ernst, das schafft ein guter Film doch auch, oder? Und das in nur 90 Minuten. Man kommt aus dem Kino und denkt, ein ganzes Leben erlebt zu haben. Ja, da hast du recht. Ein guter Film schafft das auch. In einer Serie kann aber viel detaillierter auf die Entwicklung einzelner Protagonisten eingegangen werden, weil sie nicht an 90 Minuten gebunden ist. Die Drehbuchautorinnen und Autoren können zum Beispiel entscheiden, ob sie eine ganze Episode nur über eine oder zwei Personen schreiben wollen und sich völlig auf diese Personen konzentrieren. In einer anderen Episode könnte es dann wieder um andere Protagonisten gehen. Man bekommt so ein viel besseres Bild von den Gedanken und Hintergründen aller Protagonisten. Im Film geht das nicht so gut. Wenn eine Serie beginnt, ist oft noch völlig offen, wie viele Staffeln es überhaupt geben wird. Theoretisch ist die Serie unendlich und jede Entwicklung ist also möglich. Eine Langzeitserie ist wie das echte Leben und das macht es so spannend. Ja, ich merke schon. Wie machen die das eigentlich, dass ihr nicht aufhören könnt zu gucken? Ist das so eine Art Hypnose? Cliffhanger! Am Ende einer Folge passiert etwas, aber dann bricht die Handlung ab. Und du willst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Deshalb heißt es Cliffhanger. Jemand hängt sozusagen an einer Klippe und du weißt nicht, fällt er oder kann er sich retten? Also guckst du weiter. Ah, verstehe. Aber nicht alle Serien haben Cliffhanger, oder? Es gibt doch auch Serien, wo jede Folge eine abgeschlossene Handlung hat. Ja, stimmt. Es gibt auch abgeschlossene Episoden. Ich habe aber das Gefühl, dass die meisten Drehbuchautorinnen und Autoren mittlerweile mit Cliffhangern arbeiten. Denn heute, im Zeitalter des Internets, werden einfach so viele unterschiedliche Serien online angeboten. Man kann zu jeder Uhrzeit alles gucken, was man möchte. Wenn man will, dass die Zuschauer weitergucken, muss man dafür sorgen, dass sie das Interesse nicht verlieren. Verstehe. Sag mal, macht Seriengucken nicht eigentlich einsam? Ich meine, wenn man mit Freunden ins Kino geht, dann ist das doch eher so ein soziales Ereignis. Man spricht über den Film, geht danach noch was trinken. Also, dass Seriengucken nur etwas für Couch-Potatoes ist, ist ein ziemliches Klischee. Viele Leute gucken Serien zum Beispiel zusammen mit Freunden. Das ist sogar ziemlich unterhaltsam. Manchmal organisieren sie sogar einen Serienmarathon. Abgesehen davon führt fast die ganze Internetgemeinde Gespräche über Serien. Es scheint, dass so richtig viele Leute angefixt sind. Es gibt fast für jede Serie eine Webseite, auf der die Protagonisten, ihre Geschichte und die Handlung diskutiert werden. Zum Beispiel hätte ich die Serie Dark überhaupt nicht verstanden, wenn ich nicht ab und zu nachgeschaut hätte. Oh ja, das stimmt. So ging es mir auch. Ich habe mich auf einer Webseite angemeldet, nur weil ich wissen wollte, ob... Okay, ich merke schon, es geht wieder los. Ich gehe dann mal, weil ich noch mit Freunden verabredet bin. Im Kino. Passt auf, dass ihr keine viereckigen Augen bekommt. Ciao, ciao.